In »Ein eigenes Zimmer« erzählte Virginia Woolf 1929 von einem ähnlichen Wendepunkt in ihrem Leben. »Meine Tante Mary Batten«, muss ich Ihnen erzählen, »starb an einem Sturz von ihrem Pferd, als sie in Bombay ausritt, um Luft zu schöpfen. Die Nachricht von meiner Erbschaft erreichte mich eines Abends ungefähr zur gleichen Zeit, als das Gesetz verabschiedet wurde, das den Frauen das Wahlrecht gab. Der Brief eines Notars fiel in den Briefkasten und als ich ihn öffnete, stellte ich fest, dass sie mir 500 Pfund im Jahr auf Lebenszeit hinterlassen hatte. Von den beiden, dem Wahlrecht und dem Geld, schien mir, das muss ich zugeben, das Geld unendlich viel wichtiger. Dieses Geld, diese finanzielle Sicherheit, so schrieb sie, gab ihr die größte aller Befreiungen, nämlich die Freiheit, über die Dinge als solche nachzudenken. Dieses Gebäude zum Beispiel, gefällt es mir oder nicht? Ist dieses Bild schön oder nicht? Mit dem Geld änderte sich ihr Denken. Es verlor Grenzen, es wurde eigenständiger.